Zweitens, die Aufnahme des Freimaurers. Nach den freimaurerischen Vorschriften sollen die Logen nicht um neue Mitglieder werben, sie sollen nicht keilen. Trotzdem bemühen sich die Logen sehr um neue Mitglieder, wenn auch in geschickter und oft unauffälliger Form. Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes in den ersten Grad der Freimaurerei, den Lehrlingsgrad, vollzieht sich nach dem bei allen Logen geltenden Brauchtum. Der Aufzunehmende heißt Suchender. Der Aufzunehmende wird zunächst in ein Nebenzimmer geführt, das sich dicht neben dem eigentlichen lichtlosen Logenraum befindet. Das allererste ist, dass die Freimaurerei die Geheimhaltung sichert. Der Suchende muss zunächst eine längere Erklärung unterschreiben, in der er sich verpflichtet, über die Vorgänge bei der Aufnahme und über alles, was er von dem Freimaurerbund erfahren wird, unverbrüchliches Stillschweigen zu bewahren, auch wenn die Aufnahme nicht vollendet wird. Dann wird der Suchende in eine Dunkelkammer geführt, in der sich ein Totengerippe oder ein Totenkopf befindet. Die Dunkelkammer ist nur durch eine Lampe spärlich erleuchtet. Der Aufzunehmende wird allein gelassen und muss beim Schein der Lampe drei Fragen schriftlich beantworten und die Antwort mit seiner Unterschrift versehen. Die Fragen lauten: Was ist die Bestimmung des Menschen? Was erwarten Sie von dem Freimaurerbund für Ihr Herz und für Ihr Gemüt? Was kann der Bund von Ihnen erwarten? Nach Beantwortung der Fragen kehrt der Freimaurer, der sich des Suchenden annimmt, der Zeremonienmeister, in die Dunkelkammer zurück. Der Aufzunehmende muss nun den Zeremonienmeister seinen Hut übergeben, er muss das Metall ablegen und seinen Rock ausziehen. Nach der Vorschrift im Talmud muss der Jude, bevor er den Tempel betrat, die Schuhe ausziehen, das Oberkleid ablegen und das Metall abgeben. Vergleiche hierüber C.W. Liedheder, Das verborgene Leben der Freimaurerei, autorisierte Übersetzung aus dem Englischen Ernst Pieper, Ringverlag in Düsseldorf. Dann werden ihm die Augen verbunden. Ferner muss er einen Schuh ausziehen und stattdessen in einen alten, ausgetretenen Schuh schlüpfen. Das Anlegen des ausgetretenen Schuhs geschieht nach freimaurerischer Auffassung zur Erinnerung an Moses, dem Jehova aus einem feurigen Busch befahl, die Schuhe auszuziehen. Um das Knie bekommt der Aufzunehmende ein Taschentuch gewickelt. In diesem Zustand wird er in die Loge, in der sich die anderen Brüder Freimaurer befinden, geführt. Mit verbundenen Augen wird er annähernd anderthalb Stunden hin und her geführt und er hört die Phrasen des Brauchtums, die bei näherer Prüfung Binsenwahrheiten und Selbstverständlichkeiten enthalten. Während dem Aufzunehmenden noch die Augen verbunden sind, muss er das folgende Schweigegelübde ablegen. Ich gelobe, den Ritus, die Gebräuche und die inneren Angelegenheiten des Bundes und der Loge sorgfältig geheim zu halten und mit keinem darüber zu sprechen, auch nicht durch unbesonnene Zeichen oder Äußerungen mich solchen gegenüber zu verraten, die ich nicht zuvor als Freimaurer erkannt habe. Bei dieser Gelegenheit wird der Eid mit den Morddrohungen verlesen. Vergleiche hierzu Abschnitt 3. Die Brust des Aufzunehmenden wird entblößt, damit festgestellt wird, dass er keine Frau ist. Der Meister nimmt den Zirkel und berührt mit der Spitze die Brust des Suchenden. Mit dem Hammer schlägt der Meister dreimal auf den Kopf des Zirkels, während die Spitze des Zirkels auf der Brust des Aufzunehmenden ruht. Während der Schläge auf den Zirkel wird die Aufnahme vollzogen und der Meister vom Stuhl teilt dem Aufgenommenen mit, dass nunmehr ein Bund für das ganze Leben geknüpft sei. Erst nach der Aufnahme wird dem Aufgenommenen die Binde von den Augen genommen. Der Aufgenommene darf sich nun wieder in das Vorbereitungszimmer begeben, um Rock und Schuh wieder anzuziehen. Der Aufgenommene bekommt nach Rückkehr in die Loge sofort freimaurerischen Unterricht. Es wird ihm eröffnet, dass am Tempel Salomos gebaut wird. Auch wird ihm sofort gezeigt, wie der Lehrling im Tempel mit rechtwinklig gesetzten Füßen zu gehen hat. Auch das Halszeichen als geheimes Erkennungszeichen wird ihm beigebracht und er wird darüber belehrt, dass sich das Halszeichen auf den Eid bezieht, der auf die durchgeschnittene Gurgel hinweist. Selbstverständlich muss er auch das geheime hebräische Erkennungswort Yakin kennenlernen, das nicht gesprochen, sondern nur buchstabiert werden darf. Jakin heißt eine Säule am Tempel Salomos. Auch der Lehrlingsgriff und das Lehrlingsklopfen werden ihm als geheime Erkennungszeichen beigebracht. Dann erfolgt der Unterricht im großen Notzeichen. Schürze und Halsband werden ihm übergeben. Auch bekommt er seinen Hut zurück. Es wird ihm erklärt, dass das längliche Viereck auf dem Boden den Grundriss des salomonischen Tempels darstellt. Es wird natürlich auch hervorgehoben, der Tempel Salomos sei ein Vorbild. Nachdem die Kenntnisse des Aufgenommenen in dieser Weise bereichert sind, wird die Loge geschlossen. Der Hergang der Aufnahme ist in allen Logen der Erde mit mehr oder weniger geringen Änderungen derselbe.